Abschnitt 7 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel: Der Mann bei Tageslicht. Als ich an jenem Abende mein Licht auslöschte, beging ich ein Versehen. Ich verließ mich darauf, dass ich am nächsten Morgen zeitig aufwachen würde. Ich hätte Ziller bitten sollen, mich zu wecken. Es vergingen Stunden, bevor ich die Augen schließen konnte, und mein Schlaf war, als er endlich kam, äußerst unruhig bis Tagesanbruch. Da erst schlief ich fest ein. Als ich wieder aufwachte und nach meiner Uhr sah, fand ich zu meinem Schrecken, dass es bereits 10 Uhr sei. Ich sprang aus dem Bette und klingelte der alten Amme. Ich fragte sie, ob Lucilla zu Hause sei. Nein, lautete die Antwort, sie sei ein wenig spazieren gegangen. Allein? Ja, allein. Wohin ist sie gegangen? In der Richtung des Tales von Brownbound zu. Ich zog sofort meine Schlüsse. Dank meiner Trägheit, welche mich die kostbaren Morgenstunden im Bette hatten verschlafen lassen, war Lucilla mir zuvorgekommen. Das Einzige, was mir zu tun übrig blieb, war, ihr so rasch wie möglich zu folgen. Eine halbe Stunde später machte ich allein einen kleinen Spaziergang und nahm ebenfalls meinen Weg in der Richtung des Tales von Brownbound zu. Ländliche Stille herrschte rund um das kleine, einsame Haus. Ich ging an demselben vorüber und bog in die nächste Windung des Tales ein. Kein menschliches Wesen war zu sehen. Ich kehrte um und ging wieder nach Brownbound, um zu rekognoszieren. Ich stieg die Anhöhe hinan, auf welcher das Häuschen lag, und näherte mich demselben von der Rückseite her. Alle Fenster standen offen. Ich horchte. Denke niemand, dass ich dabei irgendwelche Skrupel empfand. Nur eine Törin hätte bei einer solchen Gelegenheit etwas derart empfinden können. Ich horchte mit beiden Ohren. Durch ein Fenster an der Seite vernahm ich den Klang von Stimmen. Ich trat geräuschlos auf dem Rasen näher und hörte Dubours Stimme. Eine Frauenstimme antwortete ihm. Aha, ich hatte sie also ertappt. »Wunderbar«, hörte ich ihn sagen, »ich glaube, Sie haben Augen in Ihren Fingerspitzen. Nehmen Sie jetzt einmal dies in die Hand und versuchen Sie, ob Sie mir sagen können, was es ist.« »Eine kleine Vase«, antwortete sie in so ruhigem Tone, als ob sie ihn seit Jahren gekannt hätte. »Warten Sie, lassen Sie mich fühlen, was für Metall es ist. Silber? Nein, Gold.« »Haben Sie diese Vase wirklich auch selbst gemacht, wie den Kasten?« »Ja, eine sonderbare Liebhaberei, nicht wahr? Getriebene Arbeiten in Gold und Silber zu machen. Vor Jahren traf ich in Italien einen Mann, der mich diese Kunst lehrte. Es machte mir damals Vergnügen und macht mir noch heute Vergnügen. Als ich im vorigen Frühjahr in der Rekonvaleszenz von einer Krankheit war, verfertigte ich diese Vase aus dem Metall und versah sie mit den darauf befindlichen Ornamenten. »Da ist mir also wieder ein Geheimnis enthüllt«, rief sie aus. »Jetzt weiß ich, wozu Sie sich jene Gold- und Silberplatten aus London haben kommen lassen. Wissen Sie auch, in welchem Ruf Sie hier stehen? Es gibt Leute, die Sie in Verdacht haben, ein Falschmünster zu sein.« Beide brachen wie muntere Kinder in ein lautes Lachen aus. Ich muss bekennen, ich wünschte, auch im Zimmer zu sein. Aber nein, ich hatte meine Pflicht als respektable Frau zu erfüllen. Meine Pflicht war, mich noch etwas näher an das Fenster heranzuschleichen und zu sehen, ob irgendwelche Vertraulichkeiten zwischen diesen beiden jungen, munteren Leuten gewechselt würden. Die eine Hälfte des offenen Fensters war durch eine Jalousie geschützt. Ich stellte mich hinter die Jalousie und guckte hinein. O Pflicht, peinliche, aber notwendige Pflicht! Dubourg saß, den Rücken gegen das Fenster gekehrt. Lucilla stand ihm gegenüber und kehrte mir ihr Gesicht zu. Ihre Wangen glühten vor Vergnügen. In ihrer Hand hielt sie die hübsche kleine goldene Vase. Ihre gewandten kleinen Finger fuhren rasch über dieselbe hin, gerade wie sie am Abend vorher über mein Gesicht gefahren waren. »Soll ich Ihnen das Muster auf Ihrer Vase beschreiben?« fuhr sie fort. »Können Sie das wirklich?« »Urteilen Sie selbst. Das Muster besteht aus Blättern, auf denen in gewissen Zwischenräumen Vögel sitzen. Warten Sie, mich dünkt, ich habe solche Blätter schon einmal an der Mauer des alten Teils des Pfarrhauses gefühlt.« »Efeu? Erstaunlich! Es sollen wirklich Efeublätter sein. Aber die Vögel nahmen sie wieder auf. Ich werde mich nicht beruhigen, bis ich Ihnen auch gesagt habe, was es für Vögel sind. Habe ich nicht ganz ähnliche Vögel von Silber, nur viel größer, weil sie als Behälter für Pfeffer, Senf, Zucker und so weiter dienen? Eulen, rief sie triumphierend aus, kleine Eulen, die in Nestern aus Efeublättern sitzen. Was für ein reizendes Muster! Ich habe nie von etwas Ähnlichem gehört. »Behalten Sie die Vase«, sagte er, »Sie würden mich dadurch ebenso sehr ehren wie erfreuen. Behalten Sie die Vase!« Sie stand auf und schüttelte den Kopf, ohne ihm jedoch die Vase zurückzugeben. »Ich würde sie annehmen können, wenn Sie nicht ein Fremder wären«, sagte sie. »Warum teilen Sie uns nicht mit, wer Sie sind und was Sie für Gründe haben, ganz allein in diesem einsamen Häuschen zu wohnen?« Er stand vor ihr mit gesenktem Kopf und seufzte schwer. »Ich weiß, ich müsste mich erklären«, antwortete er, »ich darf mich nicht wundern, wenn die Leute Verdacht gegen mich schöpfen.« Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann sehr ernst fort. »Ich kann es Ihnen nicht sagen, nein, Ihnen nicht.« »Warum nicht?« »Fragen Sie mich nicht.« Sie fühlte mit ihrem elfenbeinernen Stock nach dem Tisch und setzte mit sichtlichem Widerstreben die Vase auf denselben nieder. »Guten Morgen, Herr Dubourg«, sagte sie. Schweigend öffnete er ihr die Tür des Zimmers. An die Seitenmauer des Hauses gelehnt, sah ich sie unter dem bedeckten Eingange des Hauses erscheinen und den kleinen, ummauerten Platz vor dem Hause überschreiten. Als sie auf den jenseits desselben liegenden Rasen trat, wandte sie sich um und redete ihn noch einmal an. »Wenn Sie mir Ihr Geheimnis nicht mitteilen wollen«, sagte sie, »würden Sie es jemand anderem, würden Sie es einer Freundin von mir anvertrauen?« »Welcher Freundin?« fragte er. »Der Dame, welcher Sie gestern Abend mit mir begegneten.« Er zauderte einen Augenblick und sagte dann, »Ich fürchte, ich habe die Dame beleidigt.« »Das wäre ja nur ein Grund mehr für Sie, sich zu erklären«, erwiderte sie. »Wenn Ihre Auskunft nur meine Freundin befriedigt, so könnte ich Sie bitten, uns zu besuchen, könnte sogar die Vase von Ihnen annehmen.« Mit diesem sehr deutlichen Wink ging sie nun, nachdem sie ihm die Hand gereicht hatte, wirklich fort. Ihre bei dieser Gelegenheit bewiesene vollkommene Selbstbeherrschung, ihre ebenso kühne wie naive, bequeme Vertraulichkeit im Verkehr mit diesem Fremden setzte mich in das höchste Erstaunen. »Ich werde Ihnen noch diesen Morgen meine Freundin schicken«, sagte sie in gebietendem Tone, indem sie mit ihrem Spazierstock auf den Rasen schlug. »Ich bestehe darauf, dass Sie ihr die volle Wahrheit mitteilen.« Dabei gab sie ihm ein Zeichen, dass er sie nicht weiter begleiten möge und trat ihren Rückweg nach dem Dorfe an. War es nicht in der Tat erstaunlich? Statt dass ihre Blindheit sie, wie man hätte erwarten sollen, in Gegenwart eines ihr unbekannten Mannes befangen gemacht hätte, schien dieselbe gerade die entgegengesetzte Wirkung zu haben. Ihre Blindheit machte sie furchtlos. Er blieb auf der Stelle, wo sie ihn verlassen hatte, stehen und beobachtete sie, bis sie seinen Blicken ganz entrückt war. Sein Benehmen gegen sie in und außerhalb des Hauses war, wie ich anerkennen muss, ebenso bescheiden wie rücksichtsvoll gewesen. Schüchtern war bei ihrer Unterhaltung nur er gewesen. Ich trug ein kurzes Kleid, welches kein Geräusch auf dem Grase verursachte. Ich ging längs der Umfassungsmauer hin und trat, ohne dass er mich hätte gewahr werden können, von rückwärts an ihn heran. »Das reizende Geschöpf«, sagte er zu sich selbst, indem er sie noch mit den Blicken verfolgte. In dem Augenblick, wo er diese Worte aussprach, berührte ich mit meinem Sonnenschirm seine Schulter. »Herr Dubourg«, sagte ich, »ich komme, um Ihre Mitteilung der Wahrheit entgegenzunehmen.« Er fuhr heftig zusammen und stand mir in sprachlosem Entsetzen gegenüber, indem er wiederholt die Farbe wechselte wie ein junges Mädchen. Wer die Frauen kennt, wird es begreiflich finden, dass dieses Benehmen weit entfernt, mich milder gegen ihn zu stimmen, mich nur ermutigte, ihn zu überrumpeln. »Halten Sie es für ein ehrenhaftes Benehmen, mein Herr«, fuhr ich fort, »in Ihrer gegenwärtigen Stellung an diesem Orte eine junge Dame, die Ihnen vollkommen fremd ist, eine junge Dame, deren Leiden Ihr ein Recht auf noch größere Rücksicht und Achtung als die Ihrem Geschlechte im Allgemeinen Schuldige gibt, in Ihr Haus zu locken?« Seine wechselnde Farbe ging in ein zorniges Rot über. »Sie sind sehr ungerecht gegen mich«, antwortete er. »Es ist eine schmähliche Verleumdung zu behaupten, dass ich es an Achtung gegen die junge Dame habe fehlen lassen. Ich empfinde die aufrichtigste Bewunderung und das tiefste Mitleiden für sie. Die Umstände rechtfertigen, was ich getan habe. Ich hätte nicht anders handeln können. Ich verweise sie an die junge Dame selbst.« Seine Stimme wurde lauter und lauter. Er fühlte sich aufs Tiefste durch mich gekränkt. Brauche ich noch ausdrücklich zu sagen, dass ich bei der Aussicht, nahezu von ihm überrumpelt zu werden, ohne zu erröten, meine Taktik veränderte und es mit ein wenig Höflichkeit versuchte? »Wenn ich ungerecht gegen Sie gewesen bin, mein Herr«, erwiderte ich, »so bitte ich Sie um Verzeihung. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich mich befriedigt erklären werde, wenn ich von Ihnen selbst erfahre, welches die Umstände sind, deren Sie eben Erwähnung taten.« Diese Worte besänftigten seine verletzte Würde. Sein Benehmen wurde wieder sanfter. »Die Wahrheit ist«, sagte er, »dass ich meine Bekanntschaft mit der jungen Dame einem bissigen kleinen Hunde verdanke, welcher den Leuten im Wirtshause gehört. Der Hund war der Person, welche mir hier aufwartet, gefolgt und erschreckte die Dame, als sie vorüberging und er auf sie losfuhr und sie anbellte. Nachdem ich den Hund weggejagt hatte, bat ich sie einzutreten und sich niederzusetzen, bis sie sich erholt haben würde. Bin ich dafür zu tadeln? Ich leugne nicht, dass ich das lebhafteste Interesse für die junge Dame empfand und dass ich mein Bestes tat, sie zu unterhalten, solange sie mich mit ihrer Gegenwart in meinem Hause beehrte. Darf ich fragen, ob ich sie jetzt befriedigt habe? So gern ich bei meiner ungünstigen Meinung von ihm beharren wollte, sah ich mich doch jetzt genötigt, mir selbst einzugestehen, dass diese Meinung falsch war. Seine Erklärung war sowohl ihren Ausdrücken wie seinem Ton und Benehmen nach die eines Gentleman. Und überdies war er, obgleich ein wenig zu weibisch, nach meinem Geschmack doch ein so schöner Mann. Sein natürlich gelocktes Haar war von einem schönen, hellen Kastanienbraun. Seine Augen waren von dem hellsten Braun, das ich jemals gesehen habe, und hatten einen eigentümlich gewinnenden, bescheidenen Ausdruck. Sein Teint war so milchweiß und fleckenlos, dass man denselben bei einem Manne geradezu auffallend nennen musste. Es war der Teint einer Frau oder wenigstens eines Knaben. Er sah in der Tat mehr wie ein Knabe, denn wie ein Mann aus. Sein glattes Gesicht war gänzlich bartlos. Wenn er mich gefragt hätte, würde ich ihn, der in der Tat 3 Jahre älter als Lucilla war, für jünger als sie gehalten haben. »Wir sind auf eine etwas sonderbare Weise miteinander bekannt geworden, mein Herr«, sagte ich. »Sie haben gestern Abend gegen mich eine eigentümliche Sprache geführt, und ich habe mich heute gegen Sie einer übereilten Sprache schuldig gemacht. Nehmen Sie meine Entschuldigung an und lassen Sie uns versuchen, ob wir nicht schließlich einander Gerechtigkeit widerfahren lassen können. Ich habe Ihnen, ehe wir uns trennen, noch etwas mehr zu sagen. Finden Sie es höchst auffallend von einer Frau, wenn ich Ihnen vorschlage, jetzt auch mir einen Stuhl in Ihrem Hause anzubieten?« Er lachte in der freundlichsten, besten Laune und ging mir ins Haus voran. Wir betraten das Zimmer, in welchem er Lucilla empfangen hatte, und setzten uns auf die beiden am Fenster stehenden Stühle, auf welchen sie gesessen hatten, mit dem Unterschiede, dass ich mich des Sitzes zu bemächtigen wusste, den er vorher eingenommen hatte, so dass er sein Gesicht dem Lichte zukehren musste. »Herr Dubourg«, fing ich an, »Sie werden bereits erraten haben, dass ich mit angehört habe, was Fräulein Finch Ihnen beim Abschiede sagte.« Er verneigte sich schweigend zum Zeichen, dass dem so sei, und fing an, in nervöser Aufregung mit der Vase zu spielen, welche Lucilla auf dem Tische hatte stehen lassen. »Was beabsichtigen Sie zu tun?« fuhr ich fort. »Sie haben von dem Interesse gesprochen, welches Sie an meiner jungen Freundin nehmen.« »Wenn dieses Interesse aufrichtig ist, so wird sie dasselbe dahin führen, die junge Dame durch Erfüllung ihrer Bitte günstig für sie zu stimmen. Sagen Sie mir bitte offen, wollen Sie uns besuchen als ein Gentleman, welcher zwei Damen überzeugt hat, dass Sie ihn als Freund und Nachbar empfangen können, oder wollen Sie die Güte haben, den Pfarrer von Dimchurch zu avertieren, dass seine Tochter in Gefahr ist, einem Menschen von zweifelhaftem Charakter zu gestatten, ihr seine Bekanntschaft aufzudrängen?« Er stellte die Vase wieder auf den Tisch und wurde totenblass. »Wenn Sie wüssten, was ich gelitten habe«, sagte er, »wenn Sie durchgemacht hätten, was ich habe erdulden müssen.« Seine Stimme versagte ihm, seine sanften braunen Augen wurden feucht, sein Kopf sank ihm auf die Brust. Er sprach nicht weiter. »Wie alle Frauen mag ich Männer gern männlich sehen. Nach meiner Ansicht lag etwas Schwächliches und Weibisches in der Art, wie dieser Dubourg meinen Vorschlag aufnahm. Es erweckte nicht nur kein Mitleid bei mir, sondern war in Gefahr, ein Gefühl der Verachtung in mir hervorzurufen. »Ich habe auch gelitten«, antwortete ich. »Ich habe auch Schweres erdulden müssen, aber der Unterschied zwischen uns ist der, dass mein Mut nicht erschöpft ist. An Ihrer Stelle würde ich, wenn ich mir bewusst wäre, ein ehrenwerter Mann zu sein, auch nicht einen Augenblick einen Schatten von Verdacht auf mir ruhen lassen. Es möchte kosten, was es wolle, ich würde mich rechtfertigen, ich würde mich schämen zu weinen, ich würde reden.« Das fruchtete, er sprang auf. »Haben Hunderte von grausamen Augen Sie angestarrt?« brach er leidenschaftlich aus. »Hat man auf Sie, wo Sie sich blicken lassen, erbarmungslos mit den Fingern gezeigt? Hat man Sie an den Schandpfahl der Zeitungen gestellt? Hat Ihre Fotografie an allen Schaufenstern geprangt und der Welt Ihre Schande verkündet?« Er sank auf einen Stuhl und rang die Hände in wilder Verzweiflung. »Oh, die Welt«, rief er aus, »die schreckliche Welt! Ich kann ihr nicht entgehen, ich kann mich selbst hier nicht verbergen. Noch Sie müssen mich wie alle übrigen angestarrt haben.« Er weinte, indem er mich zornig anblickte. »Ich sah es sofort, als Sie gestern Abend an mir vorübergingen.« »Ich habe Sie nie früher gesehen«, antwortete ich. »Was Ihre Porträts betrifft, so sind mir dieselben völlig unbekannt. Ich war, bevor ich hierher kam, viel zu unglücklich und von Sorgen gequält, als dass es mich hätte ergötzen können, in die Schaufenster zu blicken. Sie sind mir bis auf Ihren Namen völlig unbekannt. Wenn Sie sich selbst achten, so sagen Sie mir, wer Sie sind. Heraus mit der Wahrheit, mein Herr. Sie wissen so gut wie ich, dass Sie schon zu weit gegangen sind, um wieder innezuhalten.« Ich ergriff seine Hand. Sein leidenschaftlicher Ausbruch hatte mich in die höchste Aufregung versetzt. Ich wusste kaum mehr, was ich sagte oder tat. In diesem kritischen Augenblick regten wir einander zu wahnsinniger Leidenschaftlichkeit auf. Seine Hand schloss sich krampfhaft bei der Berührung mit der meinigen. Seine Augen blickten wild in die meinigen. »Lesen Sie Zeitungen?« fragte er. »Ja.« »Haben Sie darin?« »Ich habe den Namen Dubourg nicht gelesen.« »Ich heiße auch nicht Dubourg.« »Wie denn?« Jetzt beugte er sich über mich und flüsterte mir seinen Namen ins Ohr. Jetzt war es an mir, entsetzt aufzuspringen. »Guter Gott«, rief ich aus, »Sie sind der Mann, der vorigen Monat unter der Anklage des Mordes vor den Assisen stand und der ganz nahe daran war, auf das Zeugnis einer Uhr hingehängt zu werden.« Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Dezember 2023.